1984 ist eine Anti-Utopie. George Orwell hat sie 1948 geschrieben. Der Nationalsozialismus ist eben besiegt, der Stalinismus blüht richtig auf. Orwell denkt den wahrgewordenen doppelten Albtraum konsequent weiter und entwirft eine vermeintlich ferne Zukunft, ein ideales totalitäres Regime, Ozeanien. Es funktioniert so: Durch die Schaffung des permanenten Ausnahmezustands, also Krieg, durch die totale Politisierung von allem und jedem, also Abschaffung alles Privaten, und durch die brutale wie subtile Kontrolle aller menschlichen Regungen. Es gibt eine Partei und deren Führer Big Brother, der überall von Plakaten warnt: Big Brother is watching you. Es gibt den Staatsfeind Nummer 1 als Sündenbock für alles. Die oberste Maxime heißt Double Think, Doppeldenk, und wird von 4 Ministerien durchgesetzt. Mini-Pax ist in Wahrheit für Krieg zuständig, Mini-True für Medien und Erziehung, Mini-Love für Folter und Mini-Plenty für die Verwaltung des Hungers. Das Massenmedium Telescreen sorgt für Indoktrinierung und Volksbelustigung, unter anderem mit täglichen 2 Minuten Hass. Das entscheidende Herrschaftsinstrument aber ist die Sprache. Mit Newspeak, Neusprech, wird die ideologische Lüge zur einzigen Wahrheit und anderes Denken zu Thought Crime, für das es eigens eine Thought Police gibt. Das Jahr 1984 mag heute fast ferne Vergangenheit sein. Der Roman 1984 ist immer noch hochaktuell.